Vor 5 Jahren begann die Reise. Die Reise jener zwei, die sich bis heute Deutschland beizieht. Vor 5 Jahren. Die Reise jener zwei, die nun das 5. Jahr schreibt. Vor 5 Jahren. Die Reise jener zwei, namens Gebrüder Brett. Wir feiern 5 Jahre, die Gebrüder Brett. Wir feiern 5 Jahre, Gebrüder Brett. 5 Jahre, die Gebrüder Brett. Wir feiern 5 Jahre, Gebrüder Brett. 5 Jahre, die Gebrüder Brett. Wir feiern 5 Jahre, Gebrüder Brett. 5 Jahre, die Gebrüder Brett. Wir feiern 5 Jahre, Gebrüder Brett. 5 Jahre, die Gebrüder Brett. Wir feiern 5 Jahre. Gebrüder Brett, 5 Jahre, die Gebrüder Brett. Wir feiern 5 Jahre, Gebrüder Brett, 5 Jahre, die Gebrüder Brett. Wir feiern 5 Jahre, die Gebrüder Brett. Zwei namens Gebrüder Brett. Brüder Brett. Ich will mich heute nicht bewegen. mehr gehen, nicht mehr stehen, nicht mehr drehen und nicht mehr sehen. Ich will einfach weg, aber noch schnell. Ich will mich heute nicht bewegen. Roll die Blüte in die Tüte und dann pack. Ich will einfach weg, aber noch schnell. Spür den Kurs des blauen Nebels und dann pack. Ich will mich heute nicht bewegen, nicht mehr sehen, nicht mehr gehen, nicht mehr sehen, nicht mehr sehen und nicht mehr sehen. Thank you. Geil, guck! Blase, bis du kotzt, aber kotz auf meinen Schwanz. Fotze. Fotze.

Take my hand in yours, and I'll follow you down. I wanna go to my, I wanna go to my. zum Feiern. Genau das muss man jetzt schon, die Fotzen wieder nass. Es wird dreckig und pervers, verlieben Punkt im Boss. Böse Mädchen wackeln, tracken, wackeln mit den Arsch. Booty shake, shake, shake. Thank you. Wow, keine Beleidigung. Fange lieber an. Wird niemals enden. Hands up, hands up. Heute Nacht gehen wir nach vorn. Wir sprengen jede Norm, wir bringen den Club zum Brennen. Techno kennt halt keine Grenzen. Techno geht halt immer weiter. Geile Ärsche, lange Beine und mein Grinsen wird noch breiter. Wenn alle kauen und keiner isst, weiß man, dass das Techno ist. Wir sind alles Techno-Kids und Raven völlig ausgeführt. Beat, Beat, Bass, Party hard. Party People sind am Start. Lass den Alltag jetzt mal liegen. Wir wollen den Stress mit Bass besiegen. Erstes Wochenende. Die Gesichter sprechen Wände, Nase weiß, Augen groß, die Legende, Wochenende. Lass uns tanzen, lass uns feiern, lass uns stampfen, lass uns raven, Dancefloor, Escalation, Party, Party, Party Nation. Hut ab, Hut ab, heute gehen wir gut ab. Techno Rap, frischer Trick, Sprechgesang ist Brettanel. Alles klar, diese Nacht wird wunderbar. Eure Beats sind schnell, meine Beats sind am Brett. An der Westen feiert gut. Eure Beats sind schnell, meine Beats sind am Brett. An der Westen feiert gut, doch der Osten feiert besser. Der Westen feiert gut, doch der Osten feiert besser. Der Westen feiert gut, doch der Osten feiert. Der Westen feiert gut, doch der Osten feiert besser. Der Westen feiert gut, doch der Osten feiert besser. Feuerwerk, der Osten Feuerwerk. Der Osten feiert besser. Der Osten feiert besser. Der Osten feiert besser. Besser, besser. Der Osten feiert besser. Sprechgesang. Die Brüder Brett. Die Brüder Brett, Brett. Sprechgesang. Brüder Brett, Brett, Brett. Sprechgesang. Die Brüder Brett, Brett, Brett. Sprechgesang. Die Brüder Brett. Die Brüder Brett, Brett. Sprechgesang. Brüder Brett, Brett, Brett. Sprechgesang. Die Brüder Brett, Brett, Brett. Ihr Schmucks verkackt, ey. Ihr hatet jetzt und später lutscht ihr meinen Sack. Guck wie billig, guck wie Kinderkacke, guck wie einfach. Guck wie dieses Mixtape eure ganzen Alben auslacht. M-A-X-A-T, Schrägstrich, Mister kein Fick. Schrägstrich, breiter Rücken, Schrägstrich, Schwanz dick. Schlampen machen schöne Augen, ich spuck den ins Gesicht. So einen geilen Mutterficker verdienen sie nicht, ey. Meine Tracks sind das, wovon die Rapper nachts träumt. Der für den ihr bald den roten Teppich ausrollt. Wenn ich irgendwas will, dann geh ich hin und nimm's. Ich hustle die Hustler und pimpe die Pimps, ey. Junge, wen interessiert das, wie dick deine Kette ist? Wenn das Einzige, was du verdienst, sein auf die Fresse ist. Ich nehm dein Image und wisch mir mit ihm den Arsch ab. Du meinst, ich wär nichts? Ah, Junge, wart's ab. Ich zeige euch, aus welchem Holz ich bin. Aus dem unzerfickbar härter als Betonholz, an dem jede Axt zerbricht. Warum mich keiner signed? Weil ich auf jedes Label scheiße. Ich mach die Scheiße allein. Ich seh zwar böse aus, doch sonst fühl ich ein ganz netter. Du willst ein Feature mit mir, ich feature keine Scheiß-Rapper. Ihr denkt, ihr habt es drauf? Habt ihr alle haarlos? Ihr meint, ich hab's nicht drauf? Was ist los? Hallo? Ihr seid alles krasse G's und Heroin-Ticker. Wisst ihr überhaupt, was Hero ist, ihr Hühnerficker? Ich nehm dein Image und wisch mir mit ihm den Arsch ab. Du hast noch nie eine Schelle kassiert, Junge, wart's ab. Scheiße, Fett. So viel Peps hab ich noch nie genommen. Thank you. Sport, die Haare frisch frisiert, der Körper glatt rasiert. Egal ob Mann oder Frau, wir sind hypnotisiert. Tanzen bis wir schlapp machen, verschwitzte Tanzsachen. Die Decke tropft wie auf die Platze, fangen Flaschen. Die Mädels stellen ihren Körper zur Show, denn sie wissen, heute sind uns ihre Wörter zu low. Wenn die Frau sich nicht für dich interessiert, ist wahrscheinlich wegen der. Wenn die Body keinen Drink mehr serviert, ist wahrscheinlich wegen der. Ist wahrscheinlich wegen der Note. Ist wahrscheinlich wegen der Note. Wahrscheinlich wegen der Gebrüderbrett. wenn der DJ nicht das Tier in dir weckt. Ist wahrscheinlich wegen der Gebrüderbrett. Wenn der Club die Schotten dicht macht um 6. Ist wahrscheinlich wegen der Gebrüderbrett. Wenn die Bar dir keinen Drink mehr serviert. Ist wahrscheinlich wegen der Gebrüderbrett. Wenn die Frau sich nicht für dich interessiert. Freak in the morning, freak in the evening. Ich weiß, du stehst nicht auf Drogen. Und ich respektiere das wirklich. Aber jetzt brauchst du genau das. Was ist das? Das ist Ecstasy. Nimm's einfach, dann vergisst du den ganzen Stress. Du sang dans mon whisky, quant à moi, un peu dormi, vie, débris, mais j'ai dû dormir dans la sorgt dafür, dass die Crowd dich still. Komplett down, lauf ich durch den Wald. Oh yes, down, das ist so furchtbar knapp. Ist ab und zu genau richtig. Ich sorg dafür, dass die Crowd dich still. Komplett down, lauf ich durch den Wald. Oh yes, down, das ist so furchtbar knapp. Mitten auf der Straße. Yeah.

Aua, es tut so weh, oh, der Schwanz ist so richtig geil.